Вот я о том же, что нельзя. Also, ich spreche auch über dasselbe, man darf das nicht machen. Oh, я согрешил и распаковал его. Aber ich habe gesündigt, ich habe das vorher ausgepackt. Я знаю. Also, ich weiß. Что означает сей подарок для меня? Was dieses Geschenk für mich bedeutet. Это игрушка называется. Das ist ein Spielzeug, die heißt. Stehmännchen. Stehmännchen. Oder Stehpuppe. Вы знаете про это, да? Kennt ihr so ein Spielzeug? So eine Spielzeugpuppe. Ванька. Also das heißt. И валяшка еще говорят. Also man nennt das auf verschiedenste Weise. И я бы ее назвал вечный победитель. Aber ich würde sie nennen der ewige Sieger. Вечный победитель. Also der ewige Sieger. Бам! Его кладешь, а он сюда пам. Also du neigst ihn und er steht wieder auf. И Библия говорит, что мы победители. Und die Bibel sagt zu uns, dass wir Sieger sind. Amen. Давай включим Римлянам 8 глава 37 стих. Und lass uns Römer 8, 37 einschalten. Библия говорит, мы все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Die Bibel sagt uns, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Мы все побеждаем. Also wir überwinden alles. Слышишь? Все. Hörst du alles? Скажи все. Sag alles. Скажи еще раз. Sag mir nochmal alles. Все. Alles. Мы все можем побеждать. Also wir können alles besiegen. И у нас есть сила, которая делает нас вечными победителями. Und wir haben eine Kraft, die uns zu ewigen Überwinder macht. Эй, это сила внутри тебя. Und diese Kraft ist in dir drin. Знаешь, в этой кукле есть механизм. Weißt du, in dieser Puppe gibt es so einen Mechanismus. И с какой стороны ты бы на нее не надавил. Und egal von welcher Seite du dir zur Seite neigst. Она все равно встанет. Die wird sowieso aufstehen. Ты можешь давить ее сколько хочешь. Du kannst so oft, wie du möchtest, auf sie drücken. И ты можешь думать, ja. Und du wirst vielleicht dir denken, so, jetzt ist aus. И как только ты убрал руку, aber sobald du die Hand wegtust, она опять победитель. Sie ist schon wieder ein Sieger. Ты знаешь, это символ. Und weißt du, das ist ein Symbol для твоей жизни, für dein Leben, для моей жизни. Für mein Leben. И внутри тебя должна быть сила, есть сила. Und in dir innen soll eine Kraft sein, und sie gibt es auch, которая заставляет тебя всегда подняться. Die dich immer wieder zwingt, dazu aufzustehen. И если ты познал, что Бог Отец возлюбил тебя, und wenn du erkannt hast, dass Gott der Vater ist und der dich geliebt hat, то у тебя есть эта сила, dann hast du diese Kraft. Сила вечного победителя. Du hast diese Kraft des ewigen Überwinders. Amen. Amen. Обстоятельства, они могут давить на тебя. Umstände können auf dich drücken. Люди могут давить на тебя. Die Menschen können auf dich drücken. Дьявол может давить на тебя. Der Teufel kann auf dich drücken. А ты будешь всегда вставать. Aber du wirst immer wieder aufstehen. Amen. Amen. Пришло письмо из Финансамта. Dann kommt ein Brief aus dem Finanzamt. Ты чуть-чуть полежал. Dann liegst du ein wenig. Потом опять встал. Dann stehst du wieder auf. Тебе сегодня вечером подарят подарок, который ты не хотел. Du wirst heute Abend ein Geschenk bekommen, das du nicht gewollt hast. Не ту модель мобильного телефона. Nicht das falsche Modell von dem Telefon, was du gewollt hast. Вместо Samsung 8, Samsung 7 подарят. Statt Samsung 8 hast du Samsung 7 vielleicht. И ты такой лежишь. Und du liegst einfach so. Но потом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Aber dann stehst du auf. Amen. Amen. Твои дети чудят и делают глупости. Deine Kinder machen Blödsinn und machen bestimmte schlechte Dinge. И ты полежал. Und du liegst ein wenig. Потом у тебя ха ха. Und dann stehst du auf und du machst ха ха. Тебе поставили диагноз. Du hast eine Diagnose bekommen. И он не веселый. Und das ist gar nicht zum Freuen. И ты полежал. Du liegst. Но потом aber danach, что-то внутри etwas in die innen, просыпается опять. Kommt wieder aus dem Schlaf raus. И ты говоришь ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы слышите меня? Hört ihr mich? Я могу продолжать. Ich kann weitermachen, wenn ihr wollt. Может быть, тебя уволили. Vielleicht hat man dich gekündigt. Такой ты нехороший. Was bist du für einer? Ага. Ты опять лежишь. Und schon wieder liegst du. Ты плачешь. Und du weinst. Ты растерян. Und du bist, что будет дальше? Du bist einfach, du weißt nicht, was du machen sollst weiter. Ты начинаешь молиться. Aber du fängst an zu beten. Ты начинаешь вспоминать. Du fängst an, dich zu erinnern. О том, что папа есть. Über das, dass du einen Vater hast. Папа мой. dass du einen Papa любящий hast. Papa. Du hast einen liebenden Papa. И тогда дьявол опять ты говоришь, ха, ха, ха, und dann sagst du schon wieder zu dem Teufel, ха-ха. Amen. Amen. Эй, это есть сила. Und das ist die Kraft. Я люблю эту куклу. Und ich liebe diese Puppe. Я поставлю ее себе в офис. Ich werde sie in mein Büro reinstellen. И когда у меня будет невеселое событие, und wenn ich keine so fröhlichen Ereignisse habe, я буду ее качать. Dann werde ich sie hin und her schwenken. Эй, я советую тебе вот такой подарок сделать кому-нибудь тоже. Also ich rate dir, jemanden auch so ein Geschenk zu machen. Я очень хочу, чтобы ты обнаружил в себе эту силу. Ich möchte so sehr, dass du diese Kraft in dir entdeckst. И у тебя, чтобы она была внутри. Dass sie in dir innen ist. Не где-то снаружи. Nicht там. Irgendwo von außen. Эй, помолитесь за меня. Hey, betet für mich. Нет, у тебя должна быть она внутри. Nein, das soll in dir innen drin sein, diese и Kraft. И это откровение, что папа за меня. Und diese Offenbarung, dass Vater für mich ist. И смотри еще Филиппийцам 4. Und schau her aus Philippa 4, 13. Говорит апостол, я все могу. Sagt der Apostel, ich vermag alles. В укрепляющем меня durch den, Иисусе Христе. Der mich stark macht, Christus. Скажи все. Sag alles. Alles. Alles. Ich kann alles. Ich kann alles. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus Jesus. Amen. Amen. Du vermagst es durch ihn. Amen. Сила, also du vermagst es durch ihn. Даже если ты сегодня болен. Auch wenn du heute krank bist. И у твоего близкого человека очень нехороший диагноз. Und du hast bei einem Menschen, der dir nahesteht, keine gute Diagnose. Знаешь что? Я тебе расскажу. Часто люди и даже проповедники, они рассказывают об исцелении как о каком-то великом. Weißt du, ich möchte jetzt etwas erzählen, dass manche Prediger erzählen über die Heilung als über irgendein Ereignis, was Besonderes ist. Dass Gott durch sie getan hat oder wo er gebetet hat. Und die erzählen das, als ob das die Ehre Gottes war, also zu seiner Ehre. Nicht всегда возможно это так. Aber nicht immer ist das leider so. Und du sitzt krank da. Und du denkst dir, was für ein Mist. Also was für ein Mist, okay. Also sie werden geheilt. Und was ist mit mir? Sie sind Überwinder. Also die haben so einen starken Glauben. Und ich schaffe das irgendwie nicht. Loser. Ich bin ein Loser. Засранец такой. Ich bin einfach ein Schweinchen. И, знаешь, если к тебе такая мысль приходит, und weißt du, wenn du so einen Gedanken bekommst, такая мысль таракан, also so eine Kakerlake kommt plötzlich zu dir als Gedanke, кого-то не того услышал, dann heißt das, du hast jemanden Falschen zugehört. И если кто-то говорит об исцелении, как о каком-то великом событии, und wenn jemand über die Heilung spricht, als über irgendein Riesenereignis, тут еще ничего не понял, dann hat derjenige noch nicht viel verstanden потому, что davon. Если это вообще победа, denn wenn das überhaupt ein Sieg bedeutet, это победа Иисуса Христа. Dann ist das der Sieg von Jesus Christus. Только его одного. Nur ihm alleine gehört Amen. Das. Amen. И я верю в исцеление. Und ich glaube an die Heilung. Я молюсь за исцеление. Ich bete auch für die Heilungen. И люди иногда исцеляются. Und die Menschen werden manchmal geheilt. И я сам исцелялся столько раз. Ich habe auch schon mehrmals wurde geheilt. И может тебя это шокирует. Und vielleicht schockiert dich das jetzt. Но исцеление это не есть что-то великое. Aber die Heilung ist nicht etwas Großes. Великое – это что-то другое. Was Großes ist etwas anderes. Я тебе расскажу. Das werde ich dir jetzt grad, Иисус aufklären. Сказал, что исцеление – это хлеб. Jesus hat gesagt, dass die Heilung Brot ist. Хлеб для детей. Also Brot für die Kinder. Для детей Божьих. Das ist für die Kinder Gottes. И ты ешь хлеб каждый день. Und du isst das Brot jeden Tag. Это не есть что-то великое. Das ist nicht etwas Übergroßes, Großes. Конечно, когда у тебя по молитве прыщик прошел, natürlich, wenn nach einem Gebet ein Pickel bei dir verschwindet, то в этот день это что-то великое. Dann ist das an diesem Tag etwas Großes. Но, конечно, если вот ты не получилось исцеление, то ты печалишься. Aber wenn du natürlich keine Heilung bekommst, dann bist du ziemlich traurig danach. Но если ты исцелен даже от рака, aber wenn du sogar vom Krebs geheilt worden bist, и при этом боишься смерти, und dabei immer noch Angst vom Tod hast, тогда это не победа. Dann ist das kein Sieg. Это не есть победа. Das ist nicht der Sieg. Понимаете, любое исцеление или любое чудо, also jeder Wunder, jede Heilung, это всего лишь временное отступление. Das ist nur eine kurzzeitige Zeit, bevor dein Tod. Главный враг смерть придет. Denn der größte Feind, der Tod, der wird kommen. И моя мама пережила много десятков исцелений. Und meine Mutter hat während ihrem Leben viele Heilungen erlebt. Но она умерла. Aber sie starb trotzdem. В ее жизни было чудо на чуде. Also in ihrem Leben passierte ein Wunder nach dem anderen. И она провела 10 лет в концлагере. Und sie hat 10 Jahre in einem Konzlager verbracht. Но она дожила до 89. Aber sie hat 89 Jahre hinter sich gehabt. И была до конца свежа. Und war bis zum Schluss frisch im Kopf. Это чудеса, also hell im Kopf. Und das ist ein Wunder. Но она сегодня у Господа. Aber heute ist sie bei dem Herrn. И знаешь, победа — это когда ты больной или здоровый. Und weißt du, der Sieg bedeutet egal, ob du gesund bist oder krank bist. Не важно. Es ist unwichtig. Когда ты больной или здоровый. Ob du krank oder gesund bist. Не боишься смерти. Aber wenn du dabei keine Angst hast vom Tod. О, вот это победа. Das ist der Sieg. Когда ты смотришь на смерть. Wenn du den Tod sich ansiehst. На тебя не хочу смотреть. И говоришь: «Э, костлявая, иди сюда». Und du sagst. Но sagst du, я даже не знаю, как костлява. Du Skelett, komm her. Oder du Knochige, komm her. Genau. Ну что? Ты ей говоришь, ну что? Und dann sagst du zu ihr, und jetzt? Я готов. Also ich bin bereit. Я всегда готов. Ich bin immer bereit. Знаешь, и смерть получает респект перед тобой. Und weißt du, der Tod bekommt Respekt vor dir. Ты говоришь: «Смерть, где твоя победа?» Und du sagst: Tod, wo ist dein Sieg? Иди сюда. Komm her. Hey, я готов быть с Иисусом. Hey, ich bin bereit, mit Jesus dabei И zu вот sein. Это главная победа в твоей жизни. Und das ist der wichtigste Sieg überhaupt in deinem Leben. Есть куча исцеленных людей. Weißt du, es gibt eine Menge von Menschen, die geheilt worden sind. Которые боятся смерти. Die trotzdem Angst vor dem Tod haben. И, наверное, у них не лады с Богом. Und wahrscheinlich haben sie keinen Frieden mit Gott. Наверное, рыльце в пушку, как говорят. Wahrscheinlich haben sie ihren, ihren Kopf im Mist. Но есть также куча больных христиан. Aber es gibt auch eine Menge von kranken Christen, die keine Angst haben vor Tod. Und sie leben im Sieg. Und der Paulus sagt, der Tod ist für mich ein Gewinn. Wenn jemand das von uns sagen könnte, dann bist du bereits ein Sieger. Знаешь, Павел тоже говорит: живем или умираем, мы всегда Господни. Und weißt du, der Paulus sagt, ob wir sterben oder ob wir leben, wir gehören immer zum Herrn. И это есть свобода. Und das ist die Freiheit. Я не боюсь умереть хоть сейчас. Also ich habe keine Angst, sogar jetzt zu sterben. Хоть завтра. Sogar morgen. Эй, это победа. Und das ist der Sieg. Ощущения нету страха вообще. Also du hast überhaupt kein Gefühl von Angst. И этот стих он меня накрыл, когда я читал. Und dieser Vers hat mich einfach, es hat mich überkommen, als ich ihn gelesen habe, dass wir immer Sieger sind, Überwinter im Leben oder in der Krankheit oder wenn wir gesund sind oder im Tod. Also wenn du im Christus bist, dann bist du immer auf dem Pferd, auf dem Ross. Das ist eine Freiheit, die überwindet. Jesus. Апостол Павел, он воскрешал мертвых. Апостол Паулюс ließ die Toten auferstehen. Но он сам в себе носил жало смерти. Он говорил об этой немощи физической. Aber er selbst hat über seine physischen Schwächen geredet. Er hat gesagt, er hat diesen Stachel des Todes in sich oder der Sünde. Зачем-то Господь допускает такое. Und aus irgendeinem Grund lässt der Herr das zu. И однажды он написал очень великую вещь. Und er hat eines Tages mal so eine große Sache geschrieben. Я так люблю апостола Павла. Und ich liebe den Apostel Paulus ziemlich sehr. Настоящий. Denn er ist echt. Он честный. Er ist ehrlich. Он вообще ничего из себя не строит. Er hat überhaupt nichts sich eingebildet. Он никогда не присваивал себе славу, которую дал Господь. Er hat niemals sich gerühmt mit der Ehre, was ihm der Herr gegeben hat. Или каким-то чудесам. Oder hat gerühmt mit irgendwelchen Wunder. И однажды он просто и очень сильно написал. Und einmal hat er so eine starke Sache geschrieben. Давай посмотрим. Я потом начну говорить о Рождестве, но сейчас услышим. Lass uns das nochmal lesen. Wir reden. 2 Тимофея 4:20. Also 2. Timotheus 4:20. Я знаю, для кого-то это сейчас нужно. Und ich weiß, dass das jemand vielleicht braucht. Кто-то знает, из нас das это ist, нуждается. Ist das die Bibelstelle? 2 Тимофея 4:20. Да. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ ich in Milet krank zurück. Also Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ ich in Milet krank zurück. Trophimus же я оставил больным. Also Trophimus habe ich aber krank zurückgelassen. В Милете, это город. Also in Milet, das ist seine Stadt. И Павел, как ты мог его оставить? Und Paulus, wie konntest du ihn zurücklassen? Du bist doch ein großer Diener. Du hast doch so viel Glauben. Konntest du nicht irgendeinen Trophimus heilen? Aber der Paulus sagt, hey, entspann dich. Mein Glaube ist da, wo er sein soll. Aber den Trophimus habe ich krank zurückgelassen. Schluss. Aus. Punkt. Где победа? Wo ist der Sieg? Ты понимаешь, где твоя победа? Also du verstehst, wo ist dein Sieg? Не в чуде, на чуде. Nicht, wenn ein Wunder nach dem anderen passiert. Есть христиане, они бегают от одного чуда к другому и думают, что вот это есть то, о чем надо мечтать. Also es gibt Christen, die laufen von einem Wunder zum anderen und denken sich, ja, das ist das, worüber man träumen soll jeden Tag. Твоя победа не в исцелении. Aber dein Sieg ist nicht in der Heilung. Твоя победа над чувством вины и осуждения. Sondern dein Sieg ist über das Gefühl von Verurteilung und von Schuld. Dein Sieg über die Sünde. Das ist ein Sieg. Dein Sieg über den Teufel. Dein Sieg über den Tod. Das ist ein realer Sieg. Und hier sind wir die ewigen Überwinder. Wir überwinden. Wir überwinden, встаем, wir stehen wieder auf, abgesehen, egal was bei uns im Leben passiert. Hast du das heute rausgehört? Ich möchte, dass du diese Puppe lieb gewinnst. Ich habe noch eine Puppe mitgebracht. Wollt ihr die sehen? Да? Ja? Also wer will sie sehen? Не покажу. Also, dann zeige ich es euch nicht. Кто хочет еще раз увидеть? Also, wer will das sehen? Halleluja. Halleluja. Смотри. Schau her. Tada! Это матрешка называется. Das ist die Matryoshka. Irgendwie kommen wir heute nur zu russischen Puppen. Also, irgendwie kommen wir heute nur zu russischen Puppen. Но они очень классные. Aber die sind klasse. И это отдельная проповедь уже. Das ist schon bereits eine andere Predigt. Знаешь, вот есть подарки. Weißt du, es gibt solche Geschenke. С секретом. Mit einem Geheimnis dahinter. Überraschungsei. Also so wie ein Überraschungsei. Und da steckt was mehr, noch mehr drin. Aha. Und es gibt so ein Geschenk, wo du, wie ich schon gesagt habe, aha. А есть подарок? Ого. Dann gibt es ein Geschenk, oho. А есть подарок? Wow! Und es gibt ein Geschenk. Wow! И вот эти три вида подарков, они существуют. Und diese drei Arten von Geschenken gibt es. Сегодня вечером слушай внимательно, какой подарок ты кому подарил. Also heute hör ganz genau zu, wem du welches Geschenk geschenkt hast. И Бог Отец, он подарил этому миру подарок. Wow! Und Gott, der Vater, hat dieser Welt ein Geschenk geschenkt, was wow bedeutet. Wow! Wow! Он запаковал его в такой маленький сюрприз. Also er hat ihn so eingepackt in so eine Überraschung. Это so ganz младенец. Kleine Überraschung. Das ist ein kleiner Säugling, ein Baby. Да? Отец, der Vater, der сотворил небо, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Wow. Das Universum. Wow. Говорит, у меня есть великий подарок. Und er sagt, ich habe ein großes Geschenk. Но он такой маленький. Aber der ist so winzig. Между прочим, самые маленькие подарки самые дорогие. Und wisst ihr was? Die kleinsten Geschenke sind die teuersten. Правда? Nicht wahr? Иногда его даже не заметишь, он там бриллиантик светится, но... Manchmal bemerkst du ihn gar nicht, das ist so ein kleines Brillant, was nur bloß leuchtet. Мы тут зашли в магазин, я чуть не упал. Also wir gingen mal in einen Laden rein, ich bin fast umgefallen. Я так медленно, но вывел мою жену из ювелирного магазина. Also ich habe ganz langsam meine Frau aus dem Juweliergeschäft rausgebracht. Говорю, пошли, жена, пошли. Und sagte, Frau, geh mal jetzt. После того, как мне назвали цены. Nachdem ich die Preise gehört habe. По 10 000. Bis zu 1000 Euro, bis zu 10.000 Euro. So ein kleines Steinchen. Okay. Но я отвлекся. Итак. Jetzt komme ich wieder zurück zum Thema. Маленький младенец. Also so ein winziger Säugling. И сегодня люди празднуют младенца. Und heute feiern die Menschen diesen Säugling. 1. Johannes 4, глава 9 стих. Also 1. Johannes 4, 9. Там написано. Dort steht geschrieben. Как отец послал своего сына. Wie der Vater seinen Sohn geschickt hat. Lass uns das mal lesen. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Damit wir durch ihn leben sollen. Оказывается, в этом маленьком младенце so wie es aussieht in diesem kleinen Säugling, есть жизнь. Gibt es Leben. Не для него, also nicht für ihn, а для нас, sondern für uns. Чтобы мы через него жили. Damit wir durch ihn leben. А люди празднуют младенца. Und die Menschen feiern diesen neugeborenen Säugling. Представляю вот такого маленького младенца. Also ich stelle mir so einen kleinen Säugling vor. Они ставят его куда-нибудь там в себя дома, под also елку. Sie stellen den irgendwo bei sich unter dem Weihnachtsbaum. И некоторые даже этого не празднуют сегодня. Sogar manche davon feiern das heute nicht einmal. Они только празднуют Деда Мороза. Sie feiern nur den Nikolaus. Или елку свою. Oder ihren Но нормальные люди празднуют младенца. Aber normale Menschen feiern diesen Säugling. И вот они достают из года в год эту картинку свою с младенцем. Und so holen sie Jahr für Jahr dieses Bild mit dem Säugling hervor und sagen, was für ein süßes Baby. Oh, Jesus. Danke, Herr, für diesen Säugling. Dann ist Weihnachten vorbei, dann stellen sie wieder ihn in ihren Schrank rein. Aber mit dem Säugling gibt es kleine Probleme. Denn der Säugling gibt es nicht mehr. В яслях его уже нет. Also, der ist nicht mehr in der Krippe. Он сейчас царь. Er ist jetzt der König. И знаешь, ангелы на небесах, они это знают. Und wisst ihr, die Engel im Himmel wissen das. Они поют, ein König voller Pracht. Und sie singen dieses Lied, ein König voller Pracht. Von Herrlichkeit und Macht. Von Herrlichkeit und Macht. А люди на земле сидят вокруг елки. Und die Menschen sitzen um den Weihnachtsbaum auf der Erde rum. Tannenbaum, Tannenbaum. Ищет зидайне блете. So blöd, oder? А ангелы на небесах. Und die Engel im Himmel. So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß. Aha. А люди на земле, они такие сидят. Die Menschen auf der Erde sitzen so. Leise rieselt der Schnee. In den Вы замечаете разницу, да? Also merkt ihr den Unterschied? Почему? Wieso? Потому что для них Иисус вот такой остался. Denn für sie ist Jesus genauso klein geblieben. А он уже великий царь. Aber er ist schon ein großer König. И миллионы христиан не распаковали подарок. Und Millionen von Christen haben dieses Geschenk noch nicht ausgepackt. Там есть что-то большее. Dort ist etwas Größeres. Ты знаешь, там есть что-то больше. Weißt du, es gibt dort etwas Größeres. И чудесный младенец он был. Und dieser wunderschöne, wunderschönen Säugling gab es ja. Но теперь надо открывать. Aber jetzt muss man das auspacken, aufmachen. Там что-то есть еще. Denn dort gibt es etwas anderes. Okay, кто-то пошел дальше. Also jemand ging noch einen Schritt weiter. И они поняли, да, Иисус был младенец. Und die haben begriffen, dass ja, Jesus war ein Säugling. Aha. Aha. Теперь Иисус умер за меня. Jetzt, Jesus starb für mich. Hey, это уже ого. Und das ist schon ого. Ого. И люди начинают понимать, о, у меня есть что-то личное с Богом. Und die Menschen fangen an zu begreifen, ich habe was Persönliches mit Gott. Потому что он умер за мои грехи. Denn er starb für meine Sünden. И знаешь, они приходят в церковь. Und weißt du, die kommen in die Gemeinde. И видят распятого Иисуса. Und sehen den gekreuzigten Jesus. На кресте у них. Auf dem Kreuz. Там всегда на кресте распят Иисус. Und dort ist der Christus immer gekreuzigt auf dem Kreuz. И они приходят такие. Und die kommen dorthin und sagen so. Psst. Человек на кресте висит. Da hängt ein Mensch auf dem Kreuz. И все такие, а, аллилуйя, да. Und alle einfach so, ja, alle, Halleluja. Потом из церкви вышли. Und dann gehen sie aus der Gemeinde raus und Halleluja. Atmen auf, Halleluja. Уже получше, Halleluja. Jetzt ist schon besser, Halleluja. И вот они вот так вот поклоняются распятому. Und so beten sie den gekreuzigten Jesus an. Natürlich kann man sich nicht freuen, wenn du in der Gemeinde einen Menschen, der gekreuzigt ist, siehst. Also du kannst dich nicht freuen. Aber weißt du, Jesus ist auferstanden. Ja, er starb. Грехи, да. Für unsere Sünden, ja. Но он также воскрес для нас. Aber genauso ist er auch für uns auferstanden. И это надо распаковать для себя. Und das muss man für sich selbst auspacken. Okay. Ты должен увидеть, а? Also du musst das sehen. О, он воскресший. dann, weil der auferstanden ist. Oh, Jesus, он не только был младенцем. Also Jesus war nicht nur ein Säugling. Okay, он okay. Здесь у меня больше, чем надо. Also er ist ein bisschen größer, als er sein soll. Он не только умер за меня. Also er starb nicht nur für mich. Oh, он еще и воскрес. Aber er ist auch für mich auferstanden. Wow. Wow. Это уже вау, да? Das ist schon ein Wow. Wow. Das ist schon ein Wow. И ты знаешь, есть опасность у христиан поставить всех трех Иисусов в шкаф. Und weißt du, es gibt eine Gefahr bei den Christen, alle drei Jesus in den Schrank reinzustellen. И они уже знают, что Иисус был младенец. Also die wissen bereits, dass Jesus ein Säugling war. О, Иисус умер за меня. Jesus starb für mich. Иисус воскрес. Jesus ist für mich auferstanden. Ура, я все знаю. Ура, ich weiß bereits alles. Поставили его в шкаф. Und dann stellen sie das in den Schrank rein. А Бог Отец говорит: «Эй!» Aber Gott Vater sagt: «Hey! Подожди! Warte ab! Распаковывай дальше! Packe weiter aus! Дальше! Weiter! Дальше! Weiter!» Но христиане, они уже все поняли. Aber die Christen haben bereits schon alles verstanden. А что же дальше? Aber was ist weiter? Если ты начнешь дальше смотреть на Иисуса, also wenn du weiterhin auf Jesus schaust, ты обнаруживаешь, что есть еще что-то. Also du findest heraus, dass es noch etwas gibt. Ага, и вот как мне приходится иногда усилия делать. Und so wie ich manchmal mir so Mühe geben muss. Эй, оказывается, hey, so wie es aussieht, Jesus еще что-то может дать. Kann noch etwas geben. Он крестящий Духом Святым. Der ist derjenige, der mit dem Heiligen Geist tauft. Крестящий Духом Святым. Der mit dem Heiligen Geist tauft. И ты можешь каждый день переживать его. Und du kannst täglich ihn erleben. Он не только тот, который умер и воскрес. Er ist nicht derjenige, der gestorben ist und auferstanden. Он еще приходит в твою личную жизнь. Er kommt auch noch zusätzlich in dein persönliches через Leben hinein. Духа Святого. Durch den Heiligen Geist. Это откровение. Und das ist eine Offenbarung. Это еще один раз вау. Das ist nochmal ein Wow. Эй, не хочется еще что-то, но я не знаю. Ich möchte noch etwas, aber ich weiß nicht, ob, das Похоже, noch, ob da noch was gibt, aber so wie es aussieht, es ist noch etwas drin. Und in Jesus ist immer genauso, in ihm gibt es immer etwas Größeres. Etwas mehr. Da gibt es noch etwas. Okay. Hör zu. Оказывается, so wie es aussieht, даже дальше можешь еще идти. Du kannst sogar noch weitergehen. Ты уже знаешь, что Бог крестит Духом Святым? Du weißt, dass Gott mit dem Heiligen Geist tauft? Кто знает об этом? Also, wer weiß davon? Кто пережил это? Wer hat das erlebt? Amen. Halleluja. Hey, тогда ты уже знаешь, вау, вау, вау. Dann weißt du, was ein Wow bedeutet. Но есть еще больше. Aber es gibt noch etwas Größeres. Apostel, а etwas mehr. Больше, может быть. Aber was könnte noch mehr werden? Может быть. Ja, es kann noch mehr sein. Иисус не только родился. Also Jesus ist nicht nur geboren. Er ist nicht nur gestorben für deine Sünden. Er ist nicht nur auferstanden für dich. Er tut dich nicht nur mit dem Heiligen Geist taufen, sondern er hat dich im Himmel raufgesetzt. Schon jetzt sagt das die Bibel uns. Also im Jesus Christus sind wir im Himmel mit ihm nebendran. Und das ist so ein Wow, dass man eigentlich nicht mehr still sitzen kann. Wie ist das überhaupt? Verstehe ich nicht. Weißt du, ich habe das auch noch nicht ganz richtig begriffen. Aber ich versuche es. Und weißt du, im Gott gibt es so viel mehr. Aber all das ist alles versteckt. Im Jesus Christus. In dem kleinen Säugling. In dem kleinen Säugling. Und weißt du, heute schaut der Vater im Himmel von uns auf uns. Und er sagt, hör nicht auf, meinen Sohn auszupacken. Also werde nicht müde, ihn auszupacken. In ihm ist etwas mehr. Noch und noch mehr. Amen. Наш Господь, Он не Дед Мороз. Wisst ihr, unser Herr ist kein Nikolaus. Он не дает тебе то, что ты хочешь. Also er gibt nicht das, was du möchtest. Не всегда. Also nicht immer. То, что ты хочешь. Nicht immer das, was du möchtest. Он всегда дает то, что тебе нужно. Er gibt dir immer das, was du brauchst. Чувствуешь разницу? Fühlst du den Unterschied? И я назвал эту проповедь «Две куклы на Рождество». Und ich habe diese Predigt genannt «Zwei Puppen». Из них получилось am Weihnachten. Уже шесть. Aus denen sind jetzt schon bereits sechs geworden. Извините, что не так торжественно. Also tut mir leid, dass es nicht so feierlich ist. Как на Рождество. Also wie es zu Weihnachten normalerweise gehört. Но думаю, что Господь хотел что-то сказать тебе. Aber ich denke, der Herr wollte dir damit etwas sagen. Я хочу, чтобы ты это вот просто понял, усвоил. Und ich möchte, dass du das begreifst und dass du das annimmst in dir. Воздай славу Господу. Und gib Gott eine große Ehre. Halleluja. Halleluja. Аллилуйя. Аллилуйя. Повернись к соседу, скажи ему, ты вечный победитель. Dreh dich zu deinem Nachbarn und sag, du bist ein ewiger Überwinder. Aha. Halleluja. И другому соседу справа там или слева скажи, в Иисусе есть больше. Und dann zu deinem anderen Nachbarn sag, im Jesus gibt es mehr, was größer. Больше. Es gibt noch mehr in Jesus. Amen. Amen. Группа прославления, пройдите вперед, пожалуйста. Lobpreisgruppe, bitte kommt nach vorne. Во вторник в 16 часов мы продолжаем праздновать Рождество. Am Dienstag machen wir weiter mit unserem Fest und wollen Weihnachten weiter feiern. И приходи со своими друзьями, знакомыми. Nimm deine Freunde, deine Bekannte mit. Ага. И мы увидим еще что-то интересное. Wir werden noch etwas Interessantes sehen. Будет здесь танец, я слышал. Also ich weiß, dass es gibt hier eine Tanzaufführung. Воскресенье, последний день года. Und am Sonntag ist der letzte Tag des Jahres. Скажи последний. Sag der letzte. Letzte Tag des Jahres. Это воскресенье. Das ist der Sonntag. И знаешь, это классно, потому что мы можем собраться вместе. Und weißt du, es ist klasse, denn wir können uns zusammen versammeln. Поблагодарить за прошедший год. Wir können Gott für das vergangene Jahr danken. И совершить причастие. Und können zum Abendmahl zusammenkommen. Это очень важно. Und das ist sehr, sehr wichtig. Я верю, что тебе не хватало причастия. Also ich glaube, dass es dir gefehlt hat am Abendmahl. Мне не хватало причастия. Also ich habe das gebraucht unbedingt. В декабре. Im Dezember. Und das ist sehr wertvoll, besonders für die Menschen, die schwach sind. Gott bereitet für dich durch das Abendmahl die Heilung. Und deswegen verpasse es nicht.